Als sie noch klein waren, war alles ganz anders. Matze spielte mit Florian und ich mit meinen zahlreichen Freundinnen. Martin und Dani, das kann ich nicht sagen, die waren wohl damals noch flüssig. Auf jeden Fall gab es uns damals keinerlei Probleme, Gesetze und Vorschriften, an die man sich zu halten hatte.